Tag ist nicht leicht, die Tage ziehen dahin, scheinen sich zu gleichen, manchmal ohne Sinn. Wenn ich mich mal frage, warum ich's akzeptiere, die Antwort längst schon klar. Ich gehöre zu dir, ich gehöre zu dir. Wir gehen unseren Weg, gemeinsam Hand in Hand. Mich hat wohl noch nie mein Engel, bleib.